Als nun der König mit Haman eingetreten war, um bei der Königin Esther zu zechen, da fragte der König Esther auch am zweiten Tage beim Weingelage, was ist deine Bitte, Königin Esther, dass sie dir gewährt werde? Und was ist dein Begehren? Gelte es auch die Hälfte des Königreichs, so soll es erfüllt werden. Da antwortete die Königin Esther und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es dem Könige recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden aufgrund meiner Bitte und das meines Volks aufgrund meines Begehrens. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, zu töten und umzubringen. Und wenn wir noch als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen, da aber der König geschädigt werden soll, so verdient der Widersacher nicht, geschont zu werden. Da sprach der König Ahasveros und sagte zu der Königin Esther, wer ist der und wo ist der, dem es in den Sinn kommen konnte also zu tun? Esther sprach, der Widersacher und Feind ist der schlimme Haman. Haman aber erschrak vor dem König und der Königin. Und der König stand in seinem Zorne von dem Weingelage auf und ging in den Garten des Palastes, während Haman stehen blieb, um bei der Königin Esther um sein Leben zu flehen, denn er merkte, dass das Unheil beim Könige fest über ihn beschlossen war. Als nun der König aus dem Garten des Palastes in das Zimmer, wo das Weingelage stattgefunden hatte, zurückkam, war Haman auf das Polster, auf welchem Esther saß, niedergesunken. Da rief der König, soll etwa gar der Königin bei mir im Hause Gewalt angetan werden? Kaum war dem Munde des Königs dieses Wort entfahren, als man auch schon das Gesicht Hamans verhüllte. Und Habona, einer von den Kämmerern, die den König bedienten, sprach, schon steht ja in der Behausung Hamans der Galgen, den Haman für Mardachai, der doch zum Heile für den König geredet hatte, hat herrichten lassen, 50 Ellen hoch. Da sprach der König, hängt ihn daran. Und man hängte Haman an den Galgen, den er für Mardachai hatte herrichten lassen. Da legte sich der Zorn des Königs.